ma il padron mio un catalogo i vecchi ho fatti io osservate leggete con me osservate leggete con me in Italia 640 in Lamagna 231 Anche in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna, sono già 1003, 1003, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, a contesse baronesse, Marchesani, principessi, i bandoni, doni, doni, doni, doni, doni, doni, doni, doni, in Italia, 640, in Lavagna, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma, gonnella, voi sapete quel che fa. Sogni eterni chimere

avec qui tu ne parles pas. Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Carmen, en buvant d'une manzanille,

же не спал. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听。 欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。